Ich weiß noch genau, wie das hier alles anfing, wie ich das erste Wu-Tang-Poster an meine Wand hing, wie ich die erste Rap-CD geklaut hab und wie oft ich sie spielte, als ich zu Hause war. Ich liebe Rap und das seit dem ersten Tag. Ich bin ein Beat-Junkie, ein echter Härtefall. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal It's a Hard Knock Life im Fernsehen sah. Ich war von Anfang an der ärgste Fan, doch es wurde noch schlimmer nach meinem ersten Jam. Ich geb's zu, ich bin hängen geblieben, nicht auf Drogen, auf Rap, hier jeder Mensch ist verschieden. Ich erinnere mich an so viele Szenen von damals, an jeden Abschnitt dieses zwischenmenschlichen Dramas. Ich weiß noch, als ich vorhatte, mein Leben wegzuwerfen. Das war kurz bevor ich beschloss, dass ich Rapper werde. Das ist Hip-Hop, Hände hoch, denn nichts ist besser als Hip-Hop. Ich stehe auf Hip-Hop, ich gehe Hip-Hop, ich träum von Hip-Hop, denn ich bin Hip-Hop. Das ist Hip-Hop, Hände hoch, denn nichts ist besser als Hip-Hop. Ich stehe auf Hip-Hop, ich gehe Hip-Hop, ich träum von Hip-Hop, denn ich bin Hip-Hop. Ja, ich lebe Hip-Hop, ich furz und rede Hip-Hop. Ich denk und gehe Hip-Hop, das hier ist nix für die. Auch wenn es andere haten oder ganz anders sehen. Ich will kein anderes Leben, das ist die Ironie. Egal was andere sagen, egal was andere denken, ich zieh das durch, ja. Ich geb es an die Grenzen, Leute, schaut her. Das ist meine Welt, Baggy Pants und White Tees in 2XL. Glaub mich, seh den Ausdruck in deinem Gesicht. Hey Kumpel, ich kann sehen, dass du neidisch bist. Ja, ich leb sorgenfrei, denn ich geb kein Fick. Zum glücklich sein brauch ich nur ein paar weiße Kicks. Ich hör Trape, wenn ich morgens aufsteh. Mims und Drake Bros, wenn ich außer Haus geh. Ich hör Lloyd Banks und werf die Hände hoch zum Chillen, Akon zum Vögeln, D'Angelo. Das ist Hip-Hop, Hände hoch, denn nichts ist besser als Hip-Hop. Ich steh auf Hip-Hop, ich gehe Hip-Hop, ich träum von Hip-Hop, denn ich bin Hip-Hop. Das ist Hip-Hop, Hände hoch, denn nichts ist besser als Hip-Hop. Ich steh auf Hip-Hop, ich gehe Hip-Hop, ich träum von Hip-Hop, denn ich bin Hip-Hop. Mein Großvater hat mir gesagt, alles hat seinen Preis. Jeder Kilometer kostet dich ne Menge Kraft und Schweiß. Ich bin ihm erst dankbar, denn was ich jetzt weiß, alles was im Leben wirklich zählt, ist Sicherheit. Jeden Tag das gleiche, dieselbe Routine. Um Geld auszugeben, muss man es erstmal verdienen. Also verschwende ich weder meine Zeit noch Energie. Struggle hat am Limit, alles für meine Family. Das ist das erste Mal, dass ich das in Worte fass. Weil meine Zukunft ist so ungewiss wie Morgennacht. Ich weiß, dass ich meine Mama ständig Sorgen mache. Doch ich hab den Weg gewählt, das war mir vorbedacht. Ich tue was ich muss, egal was jetzt passiert. Ja, ich rap und studiere, ich mach das Beste aus mir. Ich sag dir, warum ich das in Kauf nehme. Denn alles andere wär nur ne schlechte Ausrede. Das ist Hip-Hop, Hände hoch, denn nichts ist besser als Hip-Hop. Ich steh auf Hip-Hop, ich gehe Hip-Hop, ich träum von Hip-Hop, denn ich bin Hip-Hop. Das ist Hip-Hop, Hände hoch, denn nichts ist besser als Hip-Hop. Ich steh auf Hip-Hop, ich gehe Hip-Hop, ich träum von Hip-Hop, denn ich bin Hip-Hop.